Höret, wie Regen und Gunst einander kreuzen und wie ein Mann ein Weib zur Rettung trägt. Und Schatten ziehen, da ging er Bogen an Hane schwer. Die Beute fehlte, Mühe war groß, der Himmel schwoll, das Wetter mehr. Die Berge zogen Wolkendorn, ein Rauschen kam vom Himmel her. Da sah er auf der Lichtung liegend ein Gewand so edel leer. Ein Weib in Lumpen, nicht doch Edelstoff und bleich im Mund. Sie lag am Baum, die Glieder matt vom Regen, kalt und wund. Er schoss heran mit rauer Hand, das Herz voll Mitleid, nicht voll Wahn, und hob sie sacht vom nassen Grund. Der Abend war dir Bann. Rettung in der Nacht, ein Mantel, Feuer, Hand und Hut. Ein Mann trägt wenig Worte mehr, nur warm und stillen Mut. Rettung unter Fels und Dach, die Flamme schlägt ihr Licht. So war die Hütte Schutz und Herd, bis das sie widerspricht. Lag nah doch fern das Heim, der Sturm blies Wege krumm. Zu weit das Blockhaus drum trug er sie, in Höhl trug sie stumm. Er band den Mantel fester an, ihre Kleider nass und schwer. Doch lugte er und wusste wohl entkleiden. Nein, die Ehe, ein Feuer ritzte er in Stein, legte reisig Hörn und Zweig, die Flamme wachte, Funken sturben, die Nacht ward heller weiß. Nackten Reis, er dacht, sie muss doch trocken sein. Doch bin ich Mann, ich halt mich fern, die Scham ist meine Pein. So hütet er die Glut, die Nacht schützt sie mit rauem Tuch. Die Tropfen sanken leis so ruh, die Höhle ward ihr Fluch und Bruch. Dann trug er sie heim durchs Dunkel an des Kamins warmen Rand. Setzte sie nieder, deckte zu, die Finger rau, doch sanft. Die Furcht, die Blicke zu berühren, hielt ihn ab vor jener Tat. Die Nacht, sie wachte still und sacht. Feuer war ein Pfad. Sie schlug die Augen langsam auf, der Atem neu, das Blut erwacht. Ein Fremdgesicht, die Flamme nah, die Hütte singt die Nacht. Er wandte sich, vermied den Blick aus Achtung und aus Scham. Die Narbe müd und einsam lag, er trat zurück wie ein Bann. Sie aber hob die Hand so sacht, berührte seine Wange sacht und neigte sich und setzte einen Kuss auf jene Narbe sacht. Rettung in der Nacht, der Kuss, der zum Siegel, nun die Scheu wird leicht bestellt. Rettung, die kein Wort verlangt, nur Atem, Haut und Mut. So endet Nacht in einem Blick, so wächst ein stilles Gut. Er senkt das Haupt, sie lächelt leis, kein Wort, doch Hand in Hand. Die Welt mag wüten, draußen noch im Haus ist stille Brand. Sie flüstert leis ein Dankeswort, ihr Kleid noch nass vom Rhein. Er nickt, die Scham verfliegt wie Dampf, das Herz wird warm und klein. Uns holt er baut, ein Kuss auf alte Wunden legt den Bann, der uns vertraut. Rettung in der Höhe, die Hand, die leise bleibt und hält. Die Hütte ward ein neues Heim und Liebe fand ihr Feld. So ward gefunden, so ward gerettet. Wer im Sturm ein Herz, ein Pfad.